Am Anfang steht eine Petitesse. Die Studenten der noch jungen Universität Nanterre, gelegen in einem tristen Pariser Vorort, empören sich über die nach Geschlechtern getrennten Schlafräume. Es geht eher um Soziales als um Politisches, erinnert sich ein früherer Aktivist der Studentengewerkschaft UNEF. Das war nicht maoist oder anarchistisch, das war für Freiheit, für eine größere Freiheit der Verbindung zwischen Studenten und Studentinnen, zwischen Professoren und Studenten, zwischen Institutionen und Leuten und so weiter. Und das ist auch bedeutenswert, dass die Bewegung mit solchen Forderungen angefangen hat. Und mit der größten Streikbewegung im Europa des 20. Jahrhunderts endet. Aber von vorn. 22. März. Rund 140 Studierende der Universität Nanterre besetzen das Verwaltungsgebäude. Es folgen wochenlange Diskussionen, Demonstrationen, gestörte Lehrveranstaltungen. 2. Mai. Die Universität Nanterre wird von den Behörden wegen der fortgesetzten Unruhen geschlossen. 3. Mai. Studenten besetzen Räume der Sorbonne im Herzen von Paris. Die Polizei setzt Tränengas ein, nimmt 200 Studierende fest. Es kommt zu andauernden Unruhen im Quartier Latin. Die Tränengaswolken machen das Atmen unmöglich und die Polizisten schlagen mit Knüppeln drein. Vorsicht, da fliegt ein Stein. Die Studenten versuchen jetzt einen de chevaux umzuwerfen. Die Studenten errichten mitten im Universitätsviertel über 60 Barrikaden. Die Nacht vom 10. auf den 11. Mai. In der berühmten Nacht der Barrikaden beginnt die Polizei zu räumen. Die Protestierer setzen Autos in Brand, fällen Platanen, reißen das Pflaster auf. Denn unter dem liegt bekanntlich der Strand. Anwohner versuchen, die Feuer zu löschen und schütten Wasser aus ihren Fenstern auf die brennenden Barrikaden. Die Polizei stürmt die letzte Barrikade. Die Studenten fliehen. Der Polizeieinsatz ist massiv. Der ganze Straßenzug wird in diesem Augenblick zurückerobert. Es gibt hunderte Verletzte. 460 Studenten nimmt die Polizei fest. Zum Erstaunen vieler sympathisieren die Franzosen mit den Studenten und nicht mit der Polizei. 13. Mai. Hunderttausende demonstrieren in Paris. Eine Welle wilder Streiks beginnt. Im ganzen Land besetzen Arbeiter Fabriken. 20. Mai. 7 bis 10 Millionen Franzosen, die Angaben schwanken, sind im Streik. Busse und Bahnen fahren nicht, es gibt weder Post noch Telefon, kein Benzin und keine Müllabfuhr. Die Schulen sind geschlossen. 25. und 26. Mai. Ministerpräsident Georges Pompidou handelt mit Gewerkschaften und Unternehmensverbänden kräftige Lohnerhöhungen aus. Die Gewerkschaftsfunktionäre sind zufrieden, die Arbeiter nicht. Viele Fabriken werden weiter bestreikt. 30. Mai. Präsident de Gaulle wendet sich über Radio und Fernsehen an die Französinnen und Franzosen. Française, Français, j'ai pris mes résolutions. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich werde mich unter den gegebenen Umständen nicht zurückziehen. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Mit dem heutigen Tag löse ich die Nationalversammlung auf. Gleichzeitig rufe ich die Bürger dazu auf, zu entscheiden, ob ich ihr Vertrauen habe oder nicht. Eine Stunde nach dieser Ansprache versammeln sich hunderttausende Anhänger de Gaulles auf der Place de la Concorde und ziehen die Champs-Élysées hinauf zum Triumphbogen. Fini, Mai 1968. 30. Juni. Bei den Parlamentswahlen erringen die Gaullisten die absolute Mehrheit der Sitze.